Erster, dies ist eine Botschaft über Tyrus. Ihr Leute von Tarsis, weint. Tyrus ist zerstört. Es gibt keine Häuser mehr. Die Leute aus Kittim wissen es. Zweiter, seid still, ihr Leute an der Küste. Phönizische Händler waren hier. Sie fuhren über das Meer und machten die Stadt lebendig. Dritter, sie brachten Getreide vom Nil. Das war gut für den Handel. Viele Völker kauften es. Vierter, Phönizien, schäme dich. Das Meer sagt, ich habe keine Kinder geboren. Ich habe keine jungen Männer oder Frauen großgezogen. Fünfter, wenn die Ägypter die Nachricht hören, dann zittern sie wegen Tyrus. Sechster, geht nach Tarsis. Weint, ihr Leute an der Küste. Siebter, ist das eure fröhliche Stadt? Sie ist sehr alt. Ihre Leute gingen weit weg und haben sich dort niedergelassen. Achter, wer hat das für Tyrus bestimmt? Tyrus war sehr mächtig. Ihre Händler waren wie Fürsten. Sie waren die mächtigsten Leute auf der Erde. Neunter, Jahwe, der Herr, hat es bestimmt. Er will den Stolz der reichen Leute zerstören. Er will die mächtigsten Leute auf der Erde klein machen. Zehnter, Volk von Tarsis, geh frei durch dein Land wie der Nil. Nichts hält dich mehr fest. Elfter, Gott hat seine Hand über das Meer gestreckt. Er hat Königreiche erschüttert. Jahwe hat Kanaan befohlen, zerstöre seine Mauern. Zwölfter, er hat gesagt, Phönizien, du wirst nicht mehr fröhlich sein. Du bist entehrt. Geh zu den Kittitern. Aber auch dort wirst du keine Ruhe finden. Dreizehnter, seht. Das Land der Chaldäer. Dieses Volk gibt es nicht mehr. Assur hat es den Tieren der Wüste gegeben. Sie bauten Türme und zerstörten die Paläste. Sie machten alles zu Ruinen. Vierzehnter, weint, ihr Leute von Tarsis. Eure Stadt ist zerstört. Fünfzehnter, an diesem Tag wird Tyrus 70 Jahre lang vergessen sein. Es ist wie die Zeit eines Königs. Nach 70 Jahren wird Tyrus wieder sein. Es ist wie im Lied über die Hure. Sechzehnter, nimm die Harfe, geh durch die Stadt, vergessene Hure. Spiel schön, singe gut. Dann erinnern sich die Leute an dich. Siebzehnter, nach 70 Jahren wird Jahwe Tyrus besuchen. Tyrus wird wieder Geld verdienen. Es wird Handel treiben mit allen Ländern der Welt. Achtzehnter, aber das Geld von Tyrus wird für Jahwe sein. Man wird es nicht sammeln und behalten. Es wird für die Leute sein, die bei Jahwe leben. Sie bekommen viel Essen und gute Kleidung.